Die Zeitung Rodong-Sinmun vom 19. Juli brachte einen Kommentar mit dem Titel »Ein lächerliches politisches Theater des Abschaums der Menschheit«. Im Kommentar hieß es, die Anhänger der ehemaligen südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye, die in den Abgrund der Geschichte gestürzt sind und in Todesgefahr schweben, versuchen verzweifelt, ihr erbärmliches Dasein zu fristen. Diese Personen, die sich als orthodoxe Park Geun-hye-Anhänger bezeichnen, veranstalteten jüngst im Clubhaus der Parlamentarier Südkoreas einen Kongress der Initiatoren der Gründung einer neuen konservativen Partei und gründeten die Patriotische Partei Südkoreas. Die Gründung einer neuen rechtsradikalen konservativen Partei in Südkorea ist eine böse Herausforderung gegen die Kerzendemonstranten und ein verzweifelter Versuch der Park Geun-hye-Clique dazu, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Die angeblichen gemeinsamen Vertreter der Patriotischen Partei Südkoreas sind die bösen konservativen Personen, die in der Vergangenheit mit Unterstützung von Park Geun-hye die Ämter des Parlamentariers und des Vorsitzenden der rechtsradikalen konservativen Organisation innehatten und sich an die Spitze der Kampagne gegen die Nordkorea-abhängigen Kräfte und der Konfrontation mit den Landsleuten gestellt hatten. Insbesondere ist Cho Won-jin, ein berüchtigter Park Geun-hye-Anhänger und Landesverräter, der zu einem der 7 Verantwortlichen für den Untergang von Schiff Sewol gestempelt wurde. Bei der letzten Präsidentenwahl in Südkorea kandidierte er ganz frech für das Präsidentenamt, musste jedoch mitten im Wahlkampf aufgeben. Die Verlierer der Geschichte, die von der Bevölkerung hart verurteilt wurden und in den Abgrund gestürzt sind, gründen unverschämterweise eine neue konservative Partei, machen dabei einen großen Lärm und tun prahlerisch, als ob sie bald die altersblödsinnige, verrückte Frau retten können. Das ist ein völlig lächerliches politisches Theater. Die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas sollen die Park Geun-hye-Clique völlig beseitigen, damit diese nicht mehr wie Schaben aus ihrem Grab herauskommen, die Bevölkerung betrügen und gemeine Taten begehen können. Das war Kommentar der Zeitung Rodong-Sinmun.